Weiteres Programm. Die Brechung der Zinsknechtschaft ist aber nicht das letzte Ziel der neuen Staatskunst. Sie ist zwar die einschneidendste Tat, die einzige Tat, die alle Völker zu einigen vermag, zu einem wahrhaften Völkerbund, gegen die alle Völker umspannende Gewaltherrschaft des Mammonismus, aber sie ist nicht das letzte. Dagegen muss die Brechung der Zinsknechtschaft allen weiteren Schritten vorausgehen, weil sie, wie wir gesehen haben, das Weltübel an der Wurzel fasst, und zwar an der Hauptwurzel. Erst wenn die grundlegende Forderung nach Brechung der Zinsknechtschaft erfüllt ist, wird überhaupt erst der Weg frei zum sozialen Staat. Dies muss klar erkannt werden und all den mammonistischen Gewalten zum Trotz durchgesetzt werden. Ein sozialistischer Staat auf mammonistischer Grundlage ist ein Unding und führt mit Naturnotwendigkeit zu einem Kompromiss zwischen der bereits stark mammonistisch verseuchten Sozialdemokratie und dem Großkapital. Der Schrei nach Sozialisierung ist weiter nichts als der Versuch, die Verkrustung aller Industrien herbeizuführen und überall Riesenkonzerne zu bilden, auf die natürlich auch in Zukunft wiederum trotz aller Vermögensabgaben das Großkapital den entscheidenden Einfluss haben wird. Wir dagegen verlangen radikale Abkehr vom mammonistischen Staat und einen Aufbau des Staates im wahren Geiste des Sozialismus, in dem die herrschende Grundidee die Nährpflicht ist, worin eine alte kommunistische Grundforderung ihre vernünftige und sinnvolle Befriedigung finden kann, in der Gestalt, dass jeder Volksangehörige sein Anrecht auf den heimatlichen Boden zugesprochen erhält durch die staatliche Vermittlung der wichtigsten Nährgüter. Wir fordern ferner als Gerippe für den neuen Staat eine Volksvertretung durch die Kammer der Volksbeauftragten, die auf breitester Grundlage zu wählen sind. Daneben eine ständische Kammer der Arbeit, den Zentralrat, in welcher das werktätige Volk nach seiner beruflichen Gliederung und wirtschaftlichen Struktur zu Worte kommt. Schließlich fordern wir die höchste Verantwortlichkeit für die Leiter des Staates. Mit diesem neuen Staatsaufbau auf sozialistisch-aristokratischer Grundlage wird sich eine weitere Arbeit befassen, die bald im gleichen Verlage erscheint. Die Voraussetzung für all diesen Aufbau aber bleibt die Brechung der Zinsknechtschaft. Aber mein unerschütterlicher Glaube, nein, mehr noch mein Wissen lässt mich klar erkennen, dass die Brechung der Zinsknechtschaft nicht nur erzwingbar ist, sondern mit unbeschreiblichem Jubel überall aufgenommen werden wird und muss, denn wohlgemerkt, entgegen allen sonstigen noch so wohlgemeinten Gedanken und Bewegungen und Bestrebungen, die auf Verbesserung des Menschengeschlechtes ihn zielen, versucht mein Vorschlag nicht, die menschliche Natur verbessern zu wollen, sondern er wendet sich gegen einen Giftstoff, gegen eine Erscheinung, die ganz entgegengesetzt dem innersten Empfinden des Menschen künstlich, nein teuflisch erfunden worden ist, um die Menschheit krank zu machen, um sie zutiefst im Materialismus zu verstricken, um ihr das Beste zu rauben, was sie hat, die Seele. Daneben geht Hand in Hand die furchtbare, unbarmherzige Tyrannei der Geldmächte, für die die Menschen nur mehr Zinssklaven sind, nur dazu da sind, um für die Rente, für den Zins zu arbeiten. Tief erschüttert erkennen wir die furchtbare Klarheit und Wahrheit der alten Bibelweissagungen, wonach der Judengott Jahweh seinem auserwählten Volk verheißt: Ich will dir zu eigen geben alle Schätze der Welt, dir zu Füßen sollen alle Völker der Erde liegen und du sollst herrschen über sie. Diese Weltfrage ist nun vor euch allen aufgerollt. Weltfragen werden nicht im Handumdrehen gelöst, aber die Idee ist klar wie der Tag. Und die Tat muss sorgsam vorbereitet werden. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir dem gewaltigsten Feind, den weltumspannenden Geldmächten, gegenüberstehen. Alle Gewalt auf der Gegenseite, auf unserer Seite nur das Recht, das ewige Recht der schaffenden Arbeit. Reicht mir die Hände, Werktätiger aller Länder, vereinigt euch! Ende des Buches.